nach einem Redebeitrag gibt. Auch wenn man uns ganz, ganz schlecht verstehen kann, was an den beschissenen Aussagen liegt. Bitte ich jetzt einen Sprecher von der Border hier nach vorne, der uns was über die Situation von Geflüchteten erzählen möchte. Wahrscheinlich eher nicht. Danke an die Stadt Mainz aber dafür. Ihr geht echt toll mit Kritik um hier. Hallo? Okay, ich fange jetzt einfach mal. Hallo, hallo, hallo. Viele von uns haben die versuchte Räumung der von Flüchtlingen besetzten Gerhard-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg vor einigen Wochen wie gebannt verfolgt. Der ausufernde und gewalttätige Polizeieinsatz und die Skrupellosigkeit vieler PolitikerInnen in diesem Zusammenhang würden für die meisten erschreckend sein. Überraschend sind sie nicht. Der Konflikt um die Ullerstraße hat offengelegt, was bisher meist im Verborgenen stattfindet. Illegalisierte Menschen und andere unerwünschte Gruppen werden in Deutschland und Europa systematisch entrechtet, diskriminiert und ausgegrenzt. Durch die rassistischen Asylgesetze und skrupellose Abschiebungen beweist unser Staat jeden Tag aufs Neue, dass er das Leid und manchmal sogar den Tod von Menschen billigend in Kauf nimmt. Dabei macht es auch keinen großen Unterschied, ob man wie die Grünen ein System des sanften Zwangs installiert oder wie die CDU, CSU offen diskriminierend agiert. Diesem gewalttätigen System haben sich die Flüchtlinge in der Ullerstraße in den Weg gestellt, mit allem, was sie haben. Sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt und konnten so zumindest einen Teilerfolg erringen. Ihr Mut und ihre Kraft sind inspirierend. Auch in anderen Städten protestieren Flüchtlinge für ihre Rechte. In und um Frankfurt haben sich geflohene Menschen in Gruppen wie den Refugees for Change, Lampedusa in Hanau und den Lampedusa Immigrants in Frankfurt organisiert. In Hannover, Nürnberg und jetzt auch wieder am Oranienplatz in Berlin haben sich Refugees den öffentlichen Raum durch Protestcamps angeeignet. In den letzten Wochen wurden auch symbolische Orte wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg und der Fernsehturm in Berlin besetzt. Diese Aneignung des öffentlichen Raumes sind wichtig, weil Städte eben mehr sind als Bauwerke und Architektur. Sie sind immer auch Ausdruck der herrschenden Ordnung in einer Gesellschaft. Im Moment bedeutet dies, dass geflüchtete Menschen in weit verstreuten Unterkünften bis zu ihren Abschiebungen möglichst unsichtbar gemacht werden sollen. Sich aus dieser Situation heraus innenstädtische Räume wieder anzueignen, präsent zu sein, sich und den Protest sichtbar zu machen, das ist heute ein revolutionärer Akt. Die Widersprüche eines Systems, das eben nicht alle Menschen gleich behandelt, werden hierdurch gerade sichtbar. Die Flüchtlinge fordern in ihren Protesten Schutz und das Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Es liegt auch an uns, mit ihnen auf die Straße zu gehen, Schutzräume zu schaffen und diese zu verteidigen. Die Städte, in denen niemand mehr auf der Straße sitzen muss, während 100 Häuser leer stehen. Für ein Bleiberecht und Bewegungsfreiheit für alle Menschen. Kein Mensch ist illegal! Kein Mensch ist illegal! Bleiberecht überall! Kein Mensch ist illegal!